Erstmal Dankeschön fürs Haten und bekannt machen. Die Leute sammeln meine Songs so wie Pfandflaschen. Das Feedback war Hammer, ich danke jedem Einzelnen. Nimm in Beachtung jeden Track und jede Zeile schenkt. An alle verpeilten Neider, scheiße Schreiber. Möchte gern Rapper und leichte Smiter. Ich höre euch labern, meine Freundin würde gut blasen. Ihr habt weder Schwänze noch auf eurem Konto Guthaben. Woher wollt ihr das wissen? Verdammte Spucke. Chicks sehen mich werden, solche Nasen beim Schnuppen. Es kann so nicht weitergehen, weil alle nur Scheiße reden. Und ich diesen Leuten per Mittelfinger ein Zeichen gebe, dass ich kein Fick auf sie gehe, der Shit auf sie geht. Und meine Stimme, jede Chick so verweht, dass sie selber nicht mehr weiß, wer, was und warum. Ich geh meinen Weg, geh meinen Weg und hab auch einen Grund. Das geht an dich und deine ganze Crew. Könnt ihr eigentlich nichts anders tun? Müsst ihr mich belästigen? Es sind coole Groupies, doch ihr gehört zu den Lästigen. Das geht an dich und deine ganze Crew. Könnt ihr eigentlich nichts anders tun? Müsst ihr mich belästigen? Es gibt coole Groupies, doch ihr gehört zu den Lästigen. Doch zuletzt muss ich sagen, Dankeschön fürs Feedback und den Film. Ich hab mich dran gewöhnt, die Leute sagen, er lebt in seiner eigenen Welt. Stimmt, was mir da am meisten gefällt. Die Hip-Hop-Szene kann man in die Tonne kloppen. Schau auf die Straße, denn sie ist voller Trottel. Es gibt wenige Leute, die noch die Musik lieben, die keinen Fick geben, nicht alles aus sich ziehen. Wie Egozentriker, mich lässt es längst nicht mehr. Hip-Hop ist für mich Hip-Hop, auch ohne Gangster-Flair. Es ist ein Song für alle Leute, die mich nicht mögen, die mich haten. Ich brauch auf euch keinen Fick geben, brauch über euch nicht reden, weil ich euch als Fit sehe. Nicht den Mut, mir was ins Gesicht zu sagen, aber Shit reden, das haben wir gern. Ihr habt gefuckten Wichser, ich hab Erfolg und ihr kommt darauf nicht klar. Das geht an dich und deine ganze Crew. Könnt ihr eigentlich nichts anders tun? Müsst ihr mich belästigen? Es sind coole Groupies, doch ihr gehört zu den Lästigen. Das geht an dich und deine ganze Crew. Könnt ihr eigentlich nichts anders tun? Müsst ihr mich belästigen? Es gibt coole Groupies, doch ihr gehört zu den Lästigen.